Kein Bock auf Sex. Ihr Lieben, ihr traut euren Ohren wahrscheinlich nicht richtig. Das ist jetzt kein Satz von mir, sondern das ist das Thema unserer Sendung heute Nacht. Willkommen bei Domian. Willkommen bei Domian. Jetzt hatten wir hier irgendeinen dicken Störer. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, kein Bock auf Sex. Das ist das Thema. Wer von euch sagt das? Wer von euch hat denn vielleicht seit kurzem oder vielleicht auch schon seit längerer Zeit überhaupt keinen Bock auf Sex? Und wer von euch lebt mit jemandem zusammen, der einfach nicht mehr will? Und ihr wollt vielleicht. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann wählt bitte die Nummer 0180-5678-111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0180-5678-110. Und es geht los heute Nacht mit Wiebke. Und Wiebke ist 20 Jahre alt. Hallo. Ja, Wiebke, guten Morgen. Ja, Sonja ist noch bei mir. Also Sonja ist auch noch da. Ja. Gut, aber wir reden erstmal zusammen, ne, wir beide. Genau, und bei mir ist das so, dass ich denke einfach, ich praktiziere keinen Sex, und bei mir ist das so, dass ich Sex als etwas Schmutziges empfinde. Mhm. 20 Jahre alt und hast du noch nie Sex praktiziert? Nein, ich hatte noch keinen Sex, weil meine Meinung ist, dass ich möchte nur Sex haben, wenn ich Kinder bekommen möchte. Mhm. Warum denkst du denn so? Weil ich Sex schmutzig finde. Warum findest du Sex denn schmutzig? Weiß ich nicht, es kam einfach so, ich war mal kurz davor und dann kam ich mir schlecht vor. Ich wollte das nicht und dann habe ich auch sofort aufgehört, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist bei mir so, es kam so ein Ekelgefühl nach oben und da habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Also ein Ekelgefühl in einer solchen Situation zu empfinden, ist ja die eine Sache, und die andere Sache ist ja zu sagen, ich finde Sex schmutzig. Das ist ja dann schon was Abstrakteres, was Theoretischeres. Warum findest du Sex schmutzig? Das kann ich nicht so genau begründen. Ich weiß es nicht. Also ich fand es in dem Moment ziemlich schmutzig und da habe ich mir gedacht, ich finde es auch allgemein zu schmutzig, weil es für mich persönlich in der Gesellschaft zu offen dargelegt wird. Mhm. In der Werbung und auch die ganzen Zeitschriften und so. Vor allen Dingen auch die Jugendzeitschriften. Ja. Das ist mir alles viel zu offen. Nun gehört das ja alles letztendlich zum Leben dazu. Ja, warum soll man das verschleiern? Ich weiß, für mich persönlich, ich möchte das nicht, also dass es immer zu offen ist. Wie gesagt, in der Werbung und auch diese Jugendzeitschriften, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen sollte. Das ist völlig wurscht, weil wir eh alle wissen, was du meinst. Ja, ja. Hast du denn in deinem Leben auch noch nie onaniert? Nein, habe ich noch. Auch noch nie? Nee, das finde ich auch schmutzig. Mhm. Hast du irgendwas Übles mal in Sachen Sexualität erlebt, früher als Kind? Nee, gar nicht. Ich habe also in der Kindheit hatten meine Eltern nie über Sex mit mir geredet. Mhm. Ich wurde nicht aufgeklärt. Und ich bin nur durch die Schule, durch so Biologieunterricht, da lernt man das ja, wie das funktioniert. Also was richtig Negatives hast du in Sachen Sexualität noch nicht erlebt? Nee, bis auf die eine Sache, wo ich kurz bevorstand und ich das dann so eklig fand. Mhm. Also ich würde fast sagen, ein Fall für den Therapeuten bist du. Was? Ja, also ich finde es erstmal super krass, wenn du sagst, Sexualität ist etwas Schmutziges. Ja, für mich persönlich ist das. Ja, was, wieso ist eigentlich Sonja? Ist das deine Freundin? Ja, ja, sie wollte auch noch kurz was dazu sagen. Machen wir gleich, aber jetzt reden wir beide noch ein bisschen zusammen. Ja. Weil ich der Auffassung bin, dass es genauso zum Leben dazugehört wie Schlafen, wie Essen, wie alles möglich. Das ist etwas Körperliches und etwas ganz Normales und Natürliches und alles andere als schmutzig. Und es ist auch ganz menschlich, diese Gefühle und Gelüste zu leben und zu erleben. Ja, das ist, wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist das eben nur so, dass ich weder onaniere, noch habe ich mich hier in meinem Leben unten irgendwie angeguckt oder so. Ne? Aber was entgeht dir da alles? Das weiß ich nicht und das möchte ich auch gar nicht wissen. Mhm. Weil, aber das ist doch schon ein Zeugnis dessen, dass da alles nicht richtig ordentlich abläuft, nicht normal, nicht gesund abläuft, wenn du sagst, ich habe mich da unten noch nie angeguckt. Als wäre es so eine Sündenecke. Ja, für mich ist das... Nein, Sünde ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Kommst du denn aus einem religiösen Elternhaus? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Mhm. Es wurde nur nie über Sex oder sowas geredet. Mhm. Und es wurde immer umgestellt, wenn dann nackte oder freizügige Menschen waren. Ja gut, das haben ganz viele von uns erlebt, ne? Dass man vielleicht verklemmt erzogen worden ist. Aber dass es dann eine solche extreme Auswirkung hat wie bei dir, das wundert mich schon. Und ich glaube... Ich kenne dich ja nicht so sehr. Ich glaube, dass da irgendwie eine tiefgründige Verwicklung ist in deiner Seele, die dieses bedingt. Das weiß ich nicht. Also meine Freunde halten mich auch alle für verklemmt und prüde und ich weiß ja gar nicht. Hast du dich denn auch noch nie verliebt mal in einen Jungen? Nee, ich war noch bisher noch nie verliebt. Mhm. Hast du nicht die Sehnsucht danach? Es muss ja nicht gleich um Sexualität gehen, sondern auch um Nähe, um Zärtlichkeit. Ja, ich weiß nicht, ich habe es nie erfahren. Also ich habe mich noch nie verliebt und weiß ich nicht, was mir entgeht, sagen wir es mal so. Mhm. Sonja ist deine beste Freundin. Ja. Gibst du mir mal eben? Ja. Ja, hallo Domia. Sonja, wie alt bist du denn? Ich bin 23. 23. Ja, ich bin schon etwas älter. Also ich stimme ein paar Punkten meiner Freundin an, aber auch, also ansonsten, ich hatte schon mal Sex. Bloß ich teile zum größten Teil auch die Meinung meiner Freundin in dem Punkt, dass ich es ziemlich in Schmutz gezogen finde heutzutage, weil die Gesellschaft absolut abartig geworden ist. Kümmert euch doch erstmal um euch selbst und dann um die Gesellschaft. Also du, ich kümmere mich schon genug um mich selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Sexualität habe oder so. Wie gesagt, das sieht bei mir schon anders aus. Nur ich sehe es, wie gesagt, jeden Samstag in der Disco, wie diese billigen Tussen sich da anbiedern. Und was weiß ich, gar nicht mehr. Ja gut, aber das ist doch gar nicht das Thema. Das ist doch gar nicht das Thema. Das muss man in Verbindung setzen damit. Nein, es geht doch erstmal darum, dass du oder dass ihr ein gesundes Verhältnis, ein normales Verhältnis zu eurem Körper habt. Und dass Körper und Seele eine Einheit darstellt. Ja, also bei mir ist das auch auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass meine Freundin falsch für einen Therapeuten ist. Glaube ich schon. Wie sie das gerade geschildert hat, finde ich das schon. Weil ich glaube, dass sie völlig verkrampft lebt. Das kann sein, das kann ich so direkt nicht beurteilen. Also bei mir sieht es so aus, dass ich das ganz ziemlich unverkrampft angehe. Onanierst du denn? Ich natürlich. Mhm. Also es ist bei mir nicht so, dass ich keine gesunde Einstellung zu meinem Körper hätte. Mhm. Ganz im Gegenteil. Bloß ich fühle mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf dem Niveau dieser Tussen. Aber darum geht es doch gar nicht. Du musst dich doch nicht auf das Niveau dieser Tussen bewegen. Aber heutzutage ist einfach alles total krass. Es muss alles irgendwie auf einer gewissen Schiene ablaufen und da vergeht einem der Spaß auch am Sex, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt doch nur wirklich an dir, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Und das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten, wie irgendwelche blöden Frauen und Männer in der Disco mit ihrem Körper umgehen. Es liegt doch an einem, in jedem selbst, wie man das macht. Nee, also das finde ich nicht, weil man lebt ja nicht alleine auf der Welt, sondern man muss ja mit den anderen Leuten zusammen. Na gut, aber es liegt doch an dir, dass du dir entsprechende Partner suchst, Freunde suchst, Männer suchst, die es ja nur auch gibt. Ja, find mal so einen entsprechenden Partner. Ja, also was heutzutage rumläuft, findet man kaum mehr einen normalen Partner mit einer normalen Einstellung zur Sexualität. Was ist denn eine normale Einstellung zur Sexualität? Ja, eine ganz normale, hört sich vielleicht durch, dann aber harmlose Einstellung zur Sexualität, würde ich sagen, und nicht dieses total krasse. Was heißt denn harmlos? Heißt harmlos für dich zum Beispiel, dass du überhaupt nichts gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr hast? Dagegen habe ich nichts. Gar nichts. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ich habe nur was dagegen einzuwenden, gegen irgendwelche abartigen Praktiken. Okay, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Hast du einen Freund im Moment? Kann man nicht direkt sagen. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall schon... Also ich bin auf jeden Fall verliebt. Du bist verliebt, ah ja. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Ja. Hast du denn mit einem Jungen schon mal richtig geschlafen? Ja, klar, ja, öfter. Ja. Also ist es bei dir schon ein bisschen ein anderer Fall? Ja, deswegen. Ich stimme nur zum Teil, kann ich meiner Freundin halt recht geben, dass sie da vielleicht auch ein bisschen Panik vor hat. Ja. Weil es eben heutzutage... ich weiß, dass du die Zustände heutzutage als Sodom und Gomorra ansiehst, womit du sicherlich auch recht hast, aber wie gesagt, wir drehen uns ja so im Kreis, weil ich das ja schon so erwidert habe. Gibst du mir die Wiebke denn nochmal, Sonja? Ja, klar. Ja? Tschüss, Sonja. Hallo? Also Wiebke, Sonja, ich habe gerade mit Sonja gesprochen, die ist ja ein bisschen lockerer drauf als du, ne? Ja, ich weiß nicht, also... Ja, doch schon. Ja, kann man schon so sagen. Mhm. Also, ich kann dich ja nur konfrontieren mit meiner Meinung. Und meine Meinung habe ich gerade gesagt, dass ich schon glaube, dass da was im Argen ist bei dir. Den Eindruck habe ich, wenn man das so kategorisch sagt, wie du es sagst, gehen bei mir so alle Warnlämpchen an. Und ich denke, da stimmt bei der Wiebke nicht irgendwas nicht so richtig. Die Wiebke macht sich das Leben selbst ein bisschen schwer. Sie könnte viel entspannter leben, wenn dieser Bereich etwas normalisiert würde, würde ich mal sagen. Ich will dich nicht in die Ecke drücken, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn man sich verliebt, dann vielleicht ändert sich das ja. Dann. Versuch doch erstmal zu deinem eigenen Körper eine gute Beziehung zu bekommen. Versuch doch einfach mal auch für dich Spaß zu haben und zu onanieren. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz gewaltiger Schritt. Nur wenn du mit dir selbst Spaß hast und deine eigene Sexualität auch liebst, kannst du auch einen Partner richtig glücklich machen und mit einem Partner glücklich sein. Ja, aber denkst du denn, wenn ich jetzt einmal onaniere, dass das dann besser wird? Du sollst ja nicht einmal, du sollst es ja oft machen. Also Wiebke, ich will dir da jetzt nicht reinquatschen. Das können wir jetzt in 5 oder in 10 Minuten auch nicht machen. Aber ich habe dir so meinen Eindruck mal geschildert. Ja. Gesagt, ne? Ich danke dir für deine Offenheit. Ja, danke dir auch. Tschüss, Wiebke. Ja, tschüss. Ciao. So, Freunde, unser Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon interpretiert und mitbekommen, heißt kein Bock auf Sex. Wer von euch hat keinen Bock auf Sex? Plötzlich oder schon seit längerer Zeit oder aus Überzeugung vielleicht oder vielleicht steckt was Religiöses dahinter, vielleicht steckt auch eine gewisse Sättigung dahinter. Das kann ja auch sein, wenn man schon alles 1000 Mal ausprobiert hat, dass man einfach sagt, ich will nicht mehr, ich bin ausgesext oder so etwas. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt ist am Telefon der Tobias und der ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domi, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Ja, also mein Problem ist irgendwie völlig anders gelagert. Also ja. Das, ich kann die beiden, also zumindest die Wiebke, kann ich nicht verstehen. Mhm. Zwar, mir ist es eben so, ich habe mit dem Zivildienst vor kurzem angefangen. Ja. Und ja, es ist halt so, man muss, ich bin auf der Station tätig und da muss man auch waschen eben morgens. Mhm. Und ich wasche dann auch öfters alte Frauen, weil es ist ja auch viel Stellenkürzung, so im Pflegebereich. Du bist in einem Krankenhaus? Ja, ja, in einem Krankenhaus. Mhm. Und ja, dann die hilfsbedürftigen Menschen, die sich nicht mehr selbst waschen können, da muss man dann eben auch einspringen als Zivi. Also normalerweise nur die Männer, aber dann, wenn die Frauen halt auch gewaschen werden müssen und wenn mehr Frauen da sind, dann muss hab ich da... Habe ich alles auch gemacht, kenn ich. Ja, nur vielleicht kennst du dann das Problem. Ich meine, die sind alle so alt und dick und irgendwie, ich weiß nicht, so die Geschlechtsorgane sehen auch so unappetitlich aus. Mhm. Ja, und das Problem ist jetzt, ja, ich habe eine Freundin und ich kann mit der keinen Sex mehr haben, weil irgendwie muss ich dann immer an meine Arbeit denken und so denken, wie das denn aussieht, wenn man älter wird. Mhm. Also das und ich weiß nicht, wir haben jetzt, seit ich angefangen habe mit Zivildienst, nicht mehr miteinander geschlafen, weil ich nicht mehr dazu fähig. Wie lange ist das jetzt? Das ist jetzt über einen Monat her. Mhm. Also du denkst oder würdest denken, wenn du mit deiner Freundin schläfst, daran, wie die Freundin vielleicht aussieht in 70 Jahren? Oder? Nein, einfach, es packt mich nur ein Ekel irgendwie. Das ist so, es ist unbeschreiblich. Also ich bekomme einfach keine Erektion mehr. Das ist das Problem. Also ja, aber du denkst ja dann doch in der Situation, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, denkst du an die Eindrücke aus dem Krankenhaus. Ja, also ich denke schon. Ich weiß nicht, wie das zu verbinden ist, aber bevor ich nicht im Krankenhaus gearbeitet habe, hatte ich das Problem auch überhaupt nicht. Also kann ich insofern überhaupt nicht nachvollziehen, weil mir das gar nicht in den Sinn gekommen wäre, dann zu Hause in meinen vier Wänden in einer erotischen Situation an die alten und kranken Leute zu denken. Überhaupt nicht. Also das waren völlig getrennte Welten. Ja, mich ja. Mich wundert, dass du das so miteinander verknüpfst. Ja, vielleicht nehme ich mir das auch zu nah oder so, weil ich weiß, ich kann ja dafür auch nichts, nur weißt du, vielleicht ist das richtige Stichwort, was du gerade gesagt hast, dass es vielleicht primär gar nicht um die Sexualität geht, sondern, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass dir dieser gesamte Dienst im Krankenhaus sehr an die Substanz geht und du deshalb gar keinen Bock mehr hast auf Sex. Nein, das glaube ich nicht. Also das so belastend ist es nun auch nicht. Also ich habe auch kein Problem damit. Es sind auch schon mehrere Leute gestorben. Das habe ich auch direkt mitbekommen, auch direkt am Bett. Das hat mich eigentlich nicht berührt. Aber was mich... Eben, es berührt mich, dieser ganze Dienst berührt mich eben sexuell und ich weiß auch nicht, wie ich das meiner Freundin erklären soll. Ich habe bisher halt immer nur diese faulen Ausreden, ich habe keine Lust und ich habe so viel gearbeitet und ich denke, du kennst das ja auch selbst, also so was man dann sagt. Ja, das ist ja immer die Geschichte, was man da so sagt. Ihr hast du das noch nicht so erklärt wie mir jetzt. Ja, nur Domian, ich habe das selbst überlegt, nur was wird das bringen? Ich könnte ja das sagen, aber helfen könnte sie mir ja auch nicht. Nee, aber das bringt auf jeden Fall schon mal insofern eine ganze Menge, dass du die Wahrheit gesagt hast und dass die arme Freundin nicht am Grübeln ist, was denn los ist. Die sucht ja vielleicht die Ursachen und die Gründe bei sich selbst und das ist ja nicht der Fall. Ja, das ist aber auch so ein bisschen das Problem. Ich meine, ich war sonst immer so der stärkere Part halt in der Beziehung und so. Ich habe mich selbst, glaube ich, auch unter einen gewissen Leistungsdruck gestellt. Mhm. Also, das bringt mich jetzt so in die Zwickmühle. Weißt du, so vom Starken plötzlich runterfallen. Also so. Aber ich finde, da brichst du dir keine Zacken aus der Krone, wenn du deine Freundin diese Schwäche, die gar keine Schwäche ist, finde ich, das ist völlig normal, dass man vielleicht dann auch mal so reagiert. Das ist vielleicht eine ungewöhnliche Reaktion, aber es ist nun mal so. Ja, aber wie könnte sie mir denn helfen? Ich meine, also Schritt 1 ist erstmal, dass du ihr das ganz klar sagst und ihr erklärst, so wie du es mir jetzt erklärt hast. Ja. So, dann ist vielleicht schon mal ein bisschen Druck auch aus dir raus. Könnte ja sein. Jetzt lavierst du da ja rum und lügst und versuchst den Situationen aus dem Weg zu gehen wahrscheinlich, wenn deine Freundin mit dir schlafen will, ist ja alles ätzend. So, dann ist schon mal alles klar, woran es liegt. Nun kann es ja sein, du bist erst einen Monat im Dienst und machst es erst einen Monat, dass eine gewisse Gewöhnung eintritt, dass du damit auch lernst umzugehen im Krankenhaus, auch mit diesen Eindrücken. Und wenn deine Freundin weiß, wo der Wind daher weht, dass du da ein bisschen gebremst bist, dass sie vielleicht ganz neu und vielleicht sehr vorsichtig versucht, sich dir anzunähern und dass eure Sexualität dann auch wieder erweckt wird und ein bisschen rausgekitzelt wird. Es muss ja nicht gleich von heute auf morgen wieder so richtig krachen, wie es vielleicht vorher gekracht hat. Ja, ich weiß nicht, also es hat ja wirklich wenig mit ihr zu tun. Ich meine, vorher hat es so mit Selbstbefriedigung und so, es hat immer spitze geklappt, aber jetzt irgendwie, das klappt auch nicht mehr so ganz. Das klappt auch nicht mehr so ganz. Nein. Mhm. Ich meine, das ist ja das, was mir Angst macht. Ich meine, beim anderen hätte ich mir gedacht, ja, irgendwie tastest du dich da schon wieder dran oder so, aber so, gerade auch Thema Selbstbefriedigung, was ja auch wichtig für jeden ist. Ja, wie oft machst du das denn in der Woche? In der Woche, ach Gott, da kann ich gar nicht mehr mitzählen. Also normal, ja, ist jetzt wieder mal ein bisschen übertrieben, aber also es ist, weiß ich nicht, also einmal pro Tag oder zweimal pro Tag bestimmt, dann, also normal. Na gut, dann funktioniert das ja auch. Ja, aber jetzt funktioniert, also irgendwie, ich kann mich da nicht mehr so in Schwung bringen. Ja, also nochmal, du bist einen Monat dabei. Ja. Sag es deiner Freundin und versuch da auch mal ein bisschen drüber zu reden und vielleicht kriegt ihr ja auch eine Zärtlichkeitsebene, so eine neue Erotik für euch auch entwickelt. Ich würde es erstmal so versuchen. Du musst nicht gleich zum Therapeuten laufen. Also nach einem Monat, denke ich, könnt ihr das alleine auch hinkriegen. Ja, was soll ich denn machen, wenn das jetzt auch nichts bringt? Ich meine, jetzt versuchst du das erstmal und dann denk mal neu drüber nach. Nicht alles auf einmal. Tobias, keine Panik. Also, das ist aber das Schlimmste für einen Mann. Ich meine, war vorher so wie so ein Stier. Ja, du musst dich auch mal ein bisschen runterholen. Ich glaube, du hast dich auch ein bisschen hoch bewertet vorher. Ja. Jetzt haben wir aber genug geredet und ich glaube, ich habe dir auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay? Ja, Domian, also nochmal vielen Dank. Ne? Okay, ciao. Ja, ciao. Jetzt ist Dietmar dran und Dietmar ist 44. Ja, guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Hi. Kein Bock auf Sex. Ich habe jetzt das letzte nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich sag, das Thema ist kein Bock auf Sex. Mittlerweile nicht mehr, nein, das ist wahr. Ich sitze seit 13 Jahren im Rollstuhl und seitdem funktioniert bei mir gar nichts mehr in der Richtung. Da habe ich anfänglich sehr drunter gelitten. Hast du einen Unfall gehabt? Nee, ich habe Multiple Sklerose. Ja. Und ich lebte damals mit einer Frau zusammen und da kam es also zu überhaupt keinen Zärtlichkeiten mehr. Ging gar nichts mehr bei mir. Mhm. Von ihrer Seite wurde auch keinerlei Zärtlichkeit eingefordert. Mhm. Und dann entwickelte sich das eigentlich so weit, für mich selber so weit, dass Sexualität heute für mich keine Rolle mehr spielt. Lebst du alleine heute? Ich lebe seit 3 Jahren alleine. Seit 3 Jahren. Mhm. Ich habe mich von der Freundin getrennt vor 3 Jahren. Mhm. Dann warst du aber mit der lange zusammen, ne? Ich war mit der 13 Jahre. 13 Jahre. Ja, noch länger auch, 16 Jahre insgesamt, mhm. 16 Jahre, ja. In diesen letzten 13 Jahren, in denen du im Rollstuhl sitzt, ist überhaupt gar nichts mehr gelaufen sexuell? Nein. Auch nicht einseitig, ist von dir zu ihr? Nee, gar nicht. Auch nicht, Ich hab's. War das denn bei dir damals so, dass du plötzlich kein Verlangen mehr hattest, oder hat sich das so allmählich... Nee, das Verlangen war noch bis vor 4, 5 Jahren war das Verlangen natürlich noch da gewesen. Fantasien, Träume, nachts, die mich auch sehr ungequält haben. Ist das eine übliche Reaktion von dieser Krankheit, die du hast? Ja, das ist so. Das gehört mir zu diesem Krankheitsbild dazu. Also du kriegst auch keine Erektionen mehr? Gar nichts mehr. Mhm. Ich habe dann auch versucht, mit Ärzten darüber zu reden, mir helfen zu lassen. Das ist ein Thema, was Ärzte sehr, sehr häufig ausklammern, wo Ärzte überhaupt nicht in der Lage sind, darüber zu reden. Mhm. Und wie gesagt, das hat sich dann also bei mir auch so entwickelt, dass das für mich nicht mehr so quälend war, auch nicht mehr so eine große Rolle spielte. Mhm. Ich habe dann meine Energien auf andere Felder verlegt. Zum Beispiel? Arbeit finden. Arbeit, ja. Ich war 6 Jahre arbeitslos gewesen. Aber wie bist du mit der Situation umgegangen? Du hast eine gesunde Frau an deiner Seite gehabt, so viele Jahre, ja. Die ja ein sexuelles Verlangen wahrscheinlich hatte. Ja. Ich hatte das mit Sicherheit, denke ich mir. Ihr habt darüber nicht geredet. Ich habe versucht, mit ihr drüber zu reden, in alle möglichen Art und Weisen, direktes Reden, Provokationen, und es war nicht, sie oder wir waren nicht in der Lage, dann eine Gesprächsebene zu finden. Weißt du, wie sie mit ihren Sehnsüchten umgegangen ist? Ich hätte es gern gewusst, ja. Und in dieser Zeit gab es bei dir, so habe ich dich gerade verstanden, ja durchaus mental doch noch sexuelle Überlegungen. Ja, sicherlich. Gab es. Das heißt, du wärst durchaus auch bereit gewesen zu einer Sexualität, dass du dich zum Beispiel mit deiner Freundin beschäftigt hättest. Ich denke mir mal so, meine Idee war gewesen, Sexualität auf einer anderen Ebene zu betreiben. Mhm. Sexualität muss ja nicht immer gleichbedeutend mit einer vollständigen physischen natürlich nicht. Konstitution nein, sein. Nein. Sondern es ist ja durchaus möglich und das denke ich mir mal und ist auch eigentlich so mein Empfinden heute, dass Sexualität nicht unbedingt auf den Wahlschlaf hinauslaufen also muss. Also organisch funktioniert es bei dir nicht mehr jetzt? Nee, gar nicht. Definitiv mehr. Nicht. Würdest du denn dennoch sagen, wenn du so ganz ehrlich und ganz tief in dich reinguckst, dass das Thema Sexualität in deinem Kopf noch vorhanden ist? In meinem Kopf ist vorhanden ein großes Maß an Zärtlichkeit, ein großes Maß an Zärtlichkeit geben wollen, an Zärtlichkeit empfangen wollen, an Vertrauen haben wollen, an Oberbegriff Zärtlichkeit. Mhm. Und das erfahre ich auch mittlerweile. Du hast wieder eine Beziehung? Nein, aber ich habe einen großen Kollegenkreis, in dem auch sehr viele Frauen sind. Mhm. Und da werden häufig Zärtlichkeiten ausgetauscht, also in den Arm nehmen, ein bisschen kuscheln. Mhm. Und ich bin durchaus auch bereit, auf eine Kollegin zuzurollen und zu sagen, hier du, mir tut die Seele weh, nehme ich doch mal in den Arm. Mhm. Und, also trifft unser Thema, so wie wir es formuliert haben, auf dich dann doch schon sehr zu. Keinen Bock auf Sex im klassischen Sinne. Ja, das vor allen Dingen, ich habe noch eine zweite Erfahrung dabei gemacht. Mhm. Also in meiner Sondersituation, in der ich drinne stecke als Rollstuhlfahrer, finde ich sehr viel schneller eine sehr viel tiefere und größere Offenheit bei Frauen, als ich das also früher erlebt habe. Sind das dann Frauen, die auch erkrankt sind oder sind auch gesunde Frauen? Ich lebe nur mit gesunden Menschen zusammen. Aber du hast gerade gesagt, dass du mit betroffenen Kollegen oder für Freunden, dass ihr euch dann in den Arm nehmt. Und ich habe das so verstanden, dass das auch MS-kranke Frauen sind. Nee. Ich bin Lehrer und ich arbeite als Lehrer. Und wir haben ein Kollegium von fast 100 Leuten. Mhm. Und da sind eine Menge Frauen drin. Und das ist also ganz üblich, dass wir da halt, wie gesagt, auch so... Hast du nicht das Gefühl, hat das nicht so einen Beigeschmack, dass die das aus Mitleid machen für dich? Das hatte es mal eine Zeit lang gehabt. Das hat es nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Mhm. Hast du eine Sehnsucht nach einer neuen Beziehung? Nein. Nein? Warum nicht? Ich fühle mich mit mir selber sehr, sehr gemütlich. Und ich muss sagen, ich habe, nachdem ich die Krankheit für mich akzeptiert habe, meine Situation akzeptiert habe und gelernt habe und... Nee, gelernt nicht ist falsches Wort, aber als ich begriffen habe, auf mich selber stolz sein zu können, seitdem fühle ich mich also, ja, mit mir selber sehr gemütlich. Ja. Also du sitzt im Rollstuhl, lebst allein und kannst dich aber auch ganz alleine versorgen und deinen Alltag regeln. Ich regle meinen Alltag. Das geht. Diese Krankheit verläuft ja in Schüben, soweit ich weiß. Ja. Hast du Angst vor einem nächsten Schub, der dich vielleicht dann doch noch mehr abhängig macht vor anderen Menschen? Und also du bist ja berufstätig, wie ich interpretiere jetzt gerade, dass du deinen Beruf auch nicht mehr nachgehen kannst. Also die Ängste hatte ich gehabt, als ich noch glaubte, es ging in Schüben. Normalerweise ist es so, dass die Krankheit dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in eine progredierende Form übergeht. Das heißt, dass es schleichend immer schlechter wird. Mhm. Aber ich halte jetzt seit 10 Jahren etwa meinen Status und bin da auch sehr am Kämpfen mit mir, mit Ärzten. Dass es so bleibt. Mit Therapeuten, dass es so bleibt und mit der Angst. Sicherlich habe ich Ängste, dass es schlimmer werden könnte. Aber das ist eine Angst, denke ich mir mal. Ja, die gehört mit zu meinem Leben dazu. Das ist Teil meines Lebens. Ich habe noch eine Frage zum Thema Sexualität. Ja, kommt es doch vor, dass du dir weiß ich, Pornoheftchen besorgst oder Pornofilme anguckst, das nicht. Wenn du so etwas dir angucken würdest, was ginge dann in dir vor? Ich sehe es hin und wieder schon mal, wenn ich abends durch den Fernseher sitze, diesen ganzen Quatsch, der da so auf den Kommerzsendern läuft, da geht gar nichts in mir vor, weil ich das also völlig klinisch und völlig steril erlebe. Also für mich hat es einen größeren Stellenwert, mich im Sommer draußen auf einen schönen Platz zu setzen wollen, nur bei einer Tasse Espresso und mir die Damen anzuschauen. Ja, kann ich verstehen. Und einfach nur zu sagen, schön. Dietmar, ich wünsche dir von Herzen sehr viel Vertrauen und Zärtlichkeit, dass dir das begegnet, beides. Ja. Alles Gute. Ja, und darf ich noch eins sagen? Allen Rollstuhlfahrern und allen Leuten, die damit Probleme haben, sollen sich einfach nur sagen, dass das Leben unglaublich geil ist. Okay? Alles Gute. Mach's gut. Tschüss, Dima. Tschüss. Brigitte ist dran. Brigitte ist 47 Jahre alt. Oh, Brigitte hat aufgelegt. Dann haben wir Monika. Monika ist 28. Hallo, Domia. Monika, guten Morgen. Guten Morgen. Kein Bock auf Sex? Nein, mein Thema ist, ich hatte keinen Bock auf Sex. Aber du hast jetzt wieder. Ja. Warum hattest du denn keinen Bock auf Sex? Ja, also ich hatte mit 20 geheiratet und hatte wahnsinnige Probleme mit meinem Mann. Und sexuell klappt es halt nicht. Und irgendwie, er meinte immer, ich wäre frigide. Also ich hatte kein einziges Mal einen Orgasmus in den 2 Jahren, wo ich mit ihm verheiratet war. Er hat es einfach nicht verstanden gehabt, mich zu stimulieren. Und warum hast du denn, wenn ich mal fragen darf, überhaupt geheiratet? Ja, und das war Urlaubsliebe. Eine Urlaubsliebe? Es hat aber im Urlaub auch nicht geklappt mit dem Orgasmus damals. Nein, im Urlaub hatte ich keinen Sex mit ihm. Ach so. Hm. Auf jeden Fall, er hat es einfach halt... Also ihr Mädels, ihr solltet nicht heiraten, bevor ihr nicht mindestens einen geilen Orgasmus hattet vorher. Ja? Das ist richtig. Ich war einfach so verliebt, ich wollte ihn haben. Mhm. Ja, er sah einfach geil aus und so. Gut, mit 20, ja. Jetzt bin ich 28 und... Also er hat es einfach halt nicht verstanden, mit mir umzugehen und nachher noch die Vorwürfe, ich wäre frigid und so. Das fand ich auch nicht so toll und ich habe mich halt danach von ihm getrennt und... Also man kann sagen, dass diese 2 Jahre sexuell für dich eine Nullstelle war. Ja. Es hat dir nichts gebracht. Genau, ich habe dann auch gedacht, das kann doch nicht sein. Also du hast null Spaß empfunden, wenn du mit ihm zusammen warst. Du hast es als Pflichtübung praktiziert. Ja, genau. Hast du während dieser Zeit onaniert für dich alleine Spaß gehabt? Ja. Das schon. Und das funktionierte auch dann? Ja, teilweise. So, dann hast du dich getrennt nach 2 Jahren von ihm. Ja, und also... Ich dachte irgendwann auch, mein Gott, vielleicht, ich weiß nicht, also ich Frigide kann ich ja nicht sein, weil ich ja irgendwie schon selbst damit zurechtkomme. Aber irgendwie hatte ich dann auch keinen Bock mehr auf Männer und auch keinen Bock mehr auf Sex und so. Was ich damit sagen will, ich habe 4-5 Jahre danach, also ohne Sex gelebt. 4-5 Jahre? Ja, Bis zu meinem 27. Lebensjahr und... Wer ist denn da gekommen? Bitte? Wer oder was ist denn da gekommen? Was ist da passiert? Ja, ich habe halt... einen Schulkollegen kennengelernt. Einen Schulkollegen? Ja. Und ich wollte zuerst nicht, beziehungsweise ich wollte mit ihm überhaupt keine Freundschaft eingehen oder eine Beziehung. Er war für mich nur ein Kumpel und irgendwann hat es sich dann doch so ergeben. Und der kann's. Ja, und und das macht riesen Spaß mit ihm und was ich auch halt einfach damit sagen will, ich habe halt die ganzen Jahre über ohne Sex gelebt und jetzt weiß ich, was ich verpasst habe. Und die meinen, ohne Sex ist das Leben schön, finde ich, also ich teile halt da nicht die Meinung. Ne? Ja, hast du am Anfang das Gespräch mit Wiebke mitbekommen, die 20-jährige Wiebke? Ja, die auch überhaupt gar keinen, die das als was Schmutziges empfindet. Genau, genau. Da kannst du aus eigener Erfahrung denn ja sagen, du hast ja beides erlebt jetzt, ne? Ja, genau. Dass sie was schon auf jeden Fall was versäumt. Ja, vor allem, ich denke mal, also ich werde danach ausgeglichener und ruhiger. Ich hatte mich eine Zeit lang dran gewöhnt und Lass mich nochmal fragen, diese vielen Jahre, es sind ja viele Jahre, in denen du völlig ohne Erotik und Sexualität gelebt hast. Hattest du das auch nicht im Kopf, doch irgendwie so eine geheime Sehnsucht danach, oder hattest du mit diesem Kapitel schon abgeschlossen? Ja, ich hatte so eine Blockade, ne? Mm-hmm. Ich wollte irgendwie nicht, dass sich irgendwie ein Typ an mich ranmacht und irgendwie mich anpackt oder so. Ich wollte einfach nicht mehr. Deshalb habe ich mich auch in eine Weiterbildung gestürzt und habe mich immer nur mit Schule und Lernen und alles Mögliche beschäftigt. Da muss es doch eine irrsinnige Überwindung für dich gewesen sein, dann das erste Mal mit diesem Schulfreund dann ins Bett zu gehen. Ne? Ja, vielleicht war das auch so eine Trotzreaktion und ich wusste, dass er scharf auf mich war und habe gedacht, ja komm, jetzt schlaf mit mir und lass mich irgendwie auch in Ruhe. Ach so. Aber plötzlich merkte ich, mein Gott, also es war ein Wahnsinn. Ja. Hat es denn direkt dann beim ersten Mal richtig geschnackelt, schon im Bett auch, bei euch und bei dir? Ja, er hat es verstanden. Ja. Er hat es verstanden. Du hast einen Orgasmus gehabt beim ersten Mal? Ja, genau. Das ist ja irre. Und es gibt immer noch eine Steigerung. Es gibt immer noch, ja klar, es gibt immer noch eine Steigerung. Ja, also es wird immer. In meinem hohen Alter von 40 Jahren nur bestätigen. Es geht immer noch weiter bergauf. Ja, genau. Monika, also, das Leben wird immer geiler, sag ich dir. Ja. Du bist ja erst 28. Ja, also ich sag ja, also im Grunde die schönsten Jahre, beziehungsweise die aktivsten Jahre habe ich ohne Sex durchgemacht. Ja. Und jetzt denke ich mir irgendwo, mein Gott, was habe ich mir da angetan? Ja, egal, das holst du jetzt alles nach. Ja, ich finde also, Sex ist einfach klasse und das gehört einfach zum Leben, wie du es am Anfang auch gesagt hast, wie Essen und Trinken. Man wird einfach ausgeglichener und ruhiger und der Körper braucht das auch, die Seele genauso, ja. Ich wünsche dir ganz viel Sex noch. Danke. Tschüss, Monika. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 36 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Ihr Lieben, 1.32 Uhr und 52 Sekunden, hier ist Radio als Live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Kein Bock auf Sex. Wer von euch hat keinen Bock auf Sex und wer lebt vielleicht mit einem Partner zusammen, der keinen Bock auf Sex hat, obwohl ihr gerne möchtet? Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Hinweis noch, morgen Nacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag, da ist der 1Live-Freundeskreis im PC69 in Bielefeld. Das ist eine stadtbekannte Disco dort und dort steht ein Domian-Bildtelefon. Und wer mit mir per Bildtelefon reden will, der sollte morgen Nacht ins PC69 nach Bielefeld gehen. Heute reden wir aber über Sex, beziehungsweise keinen Bock auf Sex. Und dran ist jetzt die Brigitte und die Brigitte ist, nicht 39, 35 Jahre alt. Hallo. Hallo. Brigitte, hi. Also, ich habe vielleicht ein Problem besonderer Art, und zwar, ich habe Sex von Beruf wegen. Ja. Und dadurch leidet unheimlich auch mein Privatleben. Du bist Prostituierte? Callgirl. Also fast so, ne? Ja, aber, ein feiner Unterschied ist aber unerheblich, jetzt in dem Fall. Also, sag's genau, was machst du genau? Ich arbeite nur auf Termine. Mhm. Aber du schläfst dann schon mit den Männern. Ja, klar. Ja. Okay, dann ist das klar. Darunter leidet die private Sexualität. Richtig. Mit wie vielen fremden Männern schläfst du in der Woche? Etwas schwer zu schätzen und es sind schon einige. Aber das Problem ist eigentlich nicht die Menge, sondern dass man so eine Art Schizophrenie entwickelt. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite... Seite der Job, auf der anderen Seite das Privatleben. Hast du denn einen Freund, einen Partner? Ja. Ja? Wie lange schon? Seit über 2 Jahren. Ja. Weiß der von deiner Tätigkeit? Ja. Ja. Aber das Problem hat sich in mir irgendwo hochgeschaukelt. Mhm. Das heißt, es war am Anfang, hast du es besser trennen können, den Job und dein Privatleben? Ja, ich muss dazu sagen, ich liebe mein Alter und ich liebe meinen Körper und ich mache meine Arbeit gern und ich versuche sie auch gut zu tun. Aber irgendwo, ich komme zum Teil so ausgelaugt nach Hause. Das heißt, die Intensität zu meinem Freund ist nicht mehr in dem Maß gegeben, wie es eigentlich sein sollte, obwohl ich vom Gefühl her möchte. Das heißt im Klartext, dass du dann keine Lust auf deinen Freund hast. Richtig. Auf die Sexualität mit deinem Freund. Richtig. Empfindest du denn sexuelle Gefühle bei deinem Job? Jein. Natürlich ist halt schon was mit Prickeln und so zu tun, das Abenteuer an sich. Aber so richtig geborgen fühle ich mich eigentlich bei meinem Freund. Mhm. Lässt du es ab und an zu einem Orgasmus kommen bei deiner Arbeit? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich heißt... Und dieses permanente Einbremsen ist es vielleicht auch, was mich dann im Privatleben wiederum stört. Weil dieses Einbremsen so... Was meinst du mit Einbremsen? Naja, dass man es eben einfach zu ehrlichen Gefühlen in dem Sinn gar nicht kommen lässt, eben versucht, Orgasmus zu vermeiden oder so. Weil es eben einfach irgendwo auch nicht dazugehört. Es ist ein Geschäft. Heißt das, dass du eigentlich so in deinem Privatleben die Unterhose anlassen, mal salopp gesagt, die Unterhose anlassen würdest wollen und dann Beine hoch und deine Ruhe möchtest haben? Im Prinzip, ja. Und vielleicht maximal ein bisschen kuscheln und Zärtlichkeit. Richtig, und das, weil ist gerade da. Zärtlichkeit fehlt da. Das ist also ein Manko. Kann dein Freund damit umgehen? Tja, es kommt halt ihm auch immer häufiger zu Reibereien, deshalb, weil ich meine, er ist ein ganz normaler Mann mit ganz normalen Bedürfnissen und Gefühlen. Und wenn man zusammen lebt und sich liebt, dann gehört es irgendwo auch dazu. Wie oft schläfst du denn überhaupt mit deinem Mann dann noch? Oder mit deinem Freund? Ja, 1-2 Mal die Woche maximal. Na, immerhin noch, ne? Ja gut, aber das ist manchmal auch ein bisschen eine Krampfnummer. Hast du denn dann einen Orgasmus bei deinem Freund? Zum Teil. Aber du machst das eigentlich, höre ich so jetzt daraus, ihm zuliebe? Mehr oder weniger, weil ich wollte wirklich mehr kuscheln. Ja. Weil da ist halt, das fehlt halt einfach. Du erzählst wirklich jetzt etwas, was ich immer denke, wenn ich an Prostituierte, an Huren denke. Und ich habe mit hier in der Sendung schon oft mit Huren gesprochen und viele haben mir erzählt, ich kann das ganz klar trennen. Ich gehe meiner Arbeit nach und abends, da ist mein Freund und mit dem habe ich so die private, intime Sexualität. Und ich habe sie immer gefragt, wie geht das? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und du bestätigst jetzt eigentlich meine Skepsis und meine Zweifel auch. Klar, man kann irgendwo trennen, das ist klar. Aber wir sind keine Maschinen. Natürlich, klar. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn du, weißt du, auch ganz plump jetzt mal gesagt, könnte ich mir vorstellen, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Männerschwänze in der Hand habe, hast du vielleicht auch keinen Bock mehr abends drauf. Ich sag ja, da macht sich das dann halt bemerkbar. Irgendwo geborgen sein, Sicherheit suchen und sich eben wirklich in den Armen von einem geliebten Mensch wohlfühlen, daheim sein dürfen. Wie geht es denn überhaupt, dass dein Freund, er ist ja dann auch sehr tolerant, dass er deiner Arbeit so offen gegenübersteht, ne? Wenn er das von Anfang an wusste? Ja gut, er liebt mich und er respektiert meine Entscheidung. Und es ging ja eigentlich auch immer ganz gut. So, nun kann es natürlich passieren, dass aufgrund dessen deine Beziehung, die dir sehr viel wert ist, dass die darunter leidet oder vielleicht sogar zerbricht. Wärst du bereit, deinen Job aufzugeben für diesen Mann? Tja, sagen wir mal so, für diesen Mann von der Gefühlsebene her schon. Aber ganz realistisch gesehen ist es halt auch gerade an dem Job viel des Geld, des Reiz. Verdienst du sehr viel Geld im Monat? Was heißt sehr viel? Ich meine, man verdient nie genug. Ich schätze aber über 5000 Mark. Ne? Muss ich da jetzt drauf achten? Nein, musst du überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Aber wir können uns schon vorstellen, dass du da sicher nicht am Hungertuch nagst, wenn du so arbeitest, wie du es beschrieben hast. Ja gut, aber ich meine, das weißt du auch, mit wachsendem Einkommen wachsen die Ansprüche und irgendwann hast du einen Lebensstandard, von dem du eben einfach auch nicht mehr runter möchtest. Klar. Wie lange kann man das machen? Da gibt es ja diese Grenzen, ne? Dass die Frauen irgendwann dann auch nicht mehr in dem Job begehrt sind. Du bist 35 Jahre alt, sagte ich gerade. Mhm. Wie lange geht das noch überhaupt? Solange wie man noch gut aussieht, solange wie man seine Arbeit eben noch machen kann und den privaten Ausgleich finden kann, solange eben die Seele noch in Ordnung ist. Wie willst du denn jetzt deine Beziehung versuchen zu retten oder dagegen zu wirken, dass sie nicht gefährdet ist wegen der fehlenden Sexualität? Dein Freund hat ja Sehnsüchte, die du gar nicht so erfüllen kannst im Moment. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, du hast da einen Raum. Ja, du bist lustig. Du bist lustig. Ich kann, nur... Aufgrund deiner Erfahrungen, die du eben auch mit anderen gemacht hast, hast du da irgendwo einen Tipp? Nein, ich kann dir nur sagen, dass ich kann dir nur von meinem Wertigkeitsdenken erzählen, dass ich finde, wenn du einen tollen Mann hast, eine wirklich qualitativ sehr hochwertige Liebe hast, dass die das Wichtigste überhaupt ist im ganzen Leben, auch in deinem Leben das Wichtigste sein sollte. Und ich würde sie niemals an deiner Stelle opfern, für diesen Beruf, für deinen Beruf. Ich will diesen Beruf nicht runtermachen, für deinen Beruf. Irgendwann würdest du das mit einer vollkommenen Einsamkeit bezahlen und das ist es nicht wert. Irgendwo hast du da schon recht, aber ich sag ja, es ist halt irgendwo auch ein Kampf, vielleicht kann ich es ja noch schaffen und so. Das ist eine psychische Zwickmühle. Kannst du den Beruf nicht ein bisschen runterfahren, dass du ein bisschen weniger arbeitest? Geht das? Das geht schon, aber selbst wenn ich runterfahre, ich habe es ja auch mit einer ziemlich langen Pause zwischendrin probiert. Selbst da kriege ich das irgendwo nicht mehr so ganz hin. Ich denke, irgendwo ist der Zug raus. Ich bin einfach zu durcheinander geworden dadurch. Da habe ich konkret keinen Tipp. Also ich bin wenigstens ehrlich. Ich sehe nur die große Gefahr, dass deine Liebe unter Umständen kaputt geht. Ich denke halt nur, dass es auch mal wichtig ist, sowas, auch wenn du mir jetzt so nicht helfen kannst, sowas auch mal zu sagen, denn es gibt mit Sicherheit jede Menge Frauen, denen es genauso geht. Das stimmt, ja. Ob die jetzt in dieser diese Arbeit machen oder eben privat, ich denke, dass man da auch wirklich ganz ehrlich mit dem Partner drüber reden sollte und versuchen sollte, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das machst du ja, auch ne? Wenn es schwer ist. Das macht ihr, ne? Klar, wir versuchen das. Liebe Brigitte, dann wünsche ich euch dabei viel, viel Glück. Wie immer es auch funktioniert, aber ich wünsche es dir und euch von Herzen. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. Susanne ist dran und die ist 29. Hallo, Domian. Susanne. Ja? Ja. Erstmal, deine Stimme hört sich am Telefon viel also echt super an. Ja, echt. Ganz anders als im Fernsehen so. Ehrlich, klinge ich im Fernsehen ziemlich beschissen und am Telefon sehr nett. So krass war das. Am Telefon hört es sich höher an, als im Fernsehen hört es sich tiefer an irgendwie, also verändert eben einfach. Wir wollen aber nicht lange über meine Stimme reden, sondern über deinen Sex. Ja, also ich denke da eigentlich eher so wie die Wiebke vorhin, die erste Hörerin. Ja. Und irgendwie jetzt so... Also für dich ist Sexualität auch was Schmutziges. Nicht direkt schmutzig, aber auch nicht wichtig, also ich brauche das nicht unbedingt. 29 Jahre. Ja. Hast du schon mal mit einem Mann geschlafen? Ja, das habe ich schon, aber ich habe schon auch schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wie oft hast du mit einem Mann geschlafen? Mit meinem zweiten Freund habe ich eben schlechte Erfahrungen gemacht. Er war ziemlich brutal dabei und auch sonst war er ziemlich ruppig. Und jetzt habe ich seit Februar wieder einen neuen Freund. Und seit März sind wir dann zusammengekommen, richtig zusammen. Wir haben uns in der Schauspielschule kennengelernt. Also haben dieselben Hobbys und alles und so. Und... Ja, wir haben zwei, dreimal miteinander geschlafen. Das war's dann schon. Seit März seid ihr zusammen? Und erst zwei, dreimal miteinander geschlafen? Ja, also irgendwie, er ist da auch ziemlich schüchtern und ich auch. Und wir trauen uns beide nicht richtig. Und aber eigentlich finde ich, also find ich das auch gut. Die zwei, dreimal, die ihr miteinander geschlafen habt, war das denn schön? Also ich fand's eher, mir hat es eher Angst gemacht. Warum Angst? Weiß ich nicht, das war irgendwie, also für mich war da eigentlich nichts Schönes dabei. Hast du denn schon mal einen Orgasmus erlebt? Nee, also, oder ja, früher, aber das ist, ja, bei meinem ersten Freund, also meinem allerersten Freund, da habe ich das erlebt. Hast du es mit dir selbst auch noch nicht erlebt? Habe ich schon versucht, aber irgendwie traue ich so mich an mich selbst nicht so ran. Also ich habe schon versucht, aber ich komme mir dann so komisch vor irgendwie dabei. Warum? Weiß ich nicht. Das heißt, du hast gar keinen Spaß mit dir selbst. Überhaupt nie. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich vor dem Ganzen Angst. Mhm. Hast du denn mal in deiner Kindheit üble Dinge erlebt? Irgendwie bist du missbraucht worden oder? Nee, das nicht, aber irgendwie, so als Kind, also wenn sich welche im Fernsehen geküsst haben, habe ich schon gedacht, ich gehe das mache ich nie. Also das Zungenkuss und so, das war damals für mich schon komisch. Und du hast für dich den Eindruck, dass du gar nicht viel versäumst und dass du ganz gut damit zur Rande kommst? Mein Freund, der drängt auch nicht oder so, dass er jetzt da anfängt, sich zu drängen, wann machen wir es jetzt und so. Das, er denkt eigentlich genau wie wir, liegen oft zusammen, kuscheln einfach so und haben auch tolle Gespräche und so. Und das ist für mich eigentlich viel wichtiger. Wir haben viele gemeinsame Hobbys, Theater und so. Also ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn sich zwei Leute treffen, die in ähnlicher Weise da jetzt so ticken. Ne? Das Schlimme wäre, wenn dein Freund gerne mit dir oft schlafen würde wollen und du möchtest das nicht. Dann, also. Aber ich glaube auch bei dir, ich will euch da nichts einreden, aber ich glaube auch bei dir, Susanne, dass da irgendwas im Argen liegt. Irgendwas. Aber ich weiß selber nicht, was. Nee, weiß ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich schon höre, dass du sagst, du traust dich nicht so an dich selbst ran, dass du keinen Spaß am Masturbieren hast, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt da nicht. Aber wie kann man das rausfinden? Das kannst du letztendlich nur mit einem Therapeuten rausfinden. Mit Sicherheit nicht in so einem kleinen Gespräch wie jetzt hier mit mir. Und ich vertrete einfach die These, wenn man ein normales Verhältnis zu sich selbst hat, ist das die optimale Voraussetzung für ein gutes Leben. Jegliche Verkrampfung, sei es körperlicher oder seelischer Art, ist einfach nicht gut und keine gute Grundlage für alles, was man im Leben machen kann. Und normalerweise, ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch, eher lebhaft, lustig und so. Also da sieht man eigentlich auch gar nichts an und so. Ich bin eher, also immer eher der fröhliche, lustige Typ. Bin übrigens auch ein Schütze wie du. Ah ja, schön. Wir Schützen unter uns. Ja, genau. Wann hast du denn Geburtstag? Am 21. Dezember. Und du? Am 13. Dezember. Am 13., ja. Ich bin so der letzte Schütze und du bist richtig mittendrin. Ne? Mittendrin, mit Heino habe ich Geburtstag. Mit Heino. Oh Gott. Ich mit Reinhard May. Oh, das ist schon besser. Ja. Susanne, ich würde Folgendes vorschlagen. Sprich doch mal noch ein paar Sätze mit meiner Psychologin, mit der Elke. Die ruft dich jetzt gleich an, du legst auf und sie ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Ja, und ich wünsche dir alles Gute. Grüße an den Freund. Tschüss. Tschüss. Ciao. Heidi, 36. Ja, hallo Domian. Hallo Heidi. Hallo. Das Thema passt vielleicht nicht so ganz. Ich habe zwar keinen Sex, aber ich habe da theoretisch schon Bock drauf. Aha. Aber es geht nicht im Moment, oder wie? Nee, ich habe sozusagen selbst auferlegt, weil ich mich nicht mehr an Männer rantraue. Warum? Gott, ja, das ist eine längere Geschichte. Hast du üble Erfahrungen gemacht? Ja. Ich bin mit 21 vergewaltigt worden. Hab danach 5 Jahre auch keinen Sex gehabt, hab dann einen Mann kennengelernt, war auch mehrere Jahre mit dem zusammen, bin dann schwanger geworden und also am Anfang, wie ich mit dem zusammen war, klappte das nicht so richtig im Bett und dann fragte er dann auch und dann habe ich ihm das erzählt und dann war er auch sehr verständnisvoll und dann später hat es dann auch im Bett geklappt und dann bin ich schwanger geworden und in der Schwangerschaft ziemlich am Ende hat er sozusagen diese Vergewaltigungsszene an mir nachgespielt. Ohne Vergewaltigung zwar, aber die ganzen Umstände, das Drum und Dran, wie ich es damals erlebt habe, hat er nachvollzogen nochmal. Warum hat er das gemacht? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Und also er hat quasi den Vergewaltiger gespielt nochmal, ohne die Vergewaltigung durchzuführen. Genau. Er hat die Situation, in der du mit dem Vergewaltiger warst, dargestellt, und im Prinzip alles nochmal nachgespult. Ja. Das ist ja Horror. Ja, das kann man so sagen, ja. Wie hast du dich denn währenddessen verhalten und gefühlt? Ja, das Problem war, ich habe immer einen sehr guten Schlaf gehabt und er hat mich im Schlaf gefesselt. Und wie ich dann wach wurde, hat er diese Szene gespielt. Und ich war im Prinzip wie gelähmt. Ne? Ich konnte da... Ich habe gedacht, du bist im verkehrten Film oder was. Ne? Also du bist bei dieser Vergewaltigung gefesselt worden? Ja. Und war es ein Täter oder waren es mehrere? Einer. Und er hat dich dann, während du gefesselt warst, vergewaltigt. Mhm. Und dieser Freund von dir hat das in der Nacht mit dir gemacht, während du geschlafen hast? Hast du geschrien? Nee. Hast du ihn nur angestarrt? Ja. Ich habe mehrmals wohl gesagt, er soll den Scheiß lassen, ne? Aber... War er besoffen? Nee. Wie lange dauert das Ganze? Gott, eine halbe Stunde bestimmt. Und dann hat er dich wieder losgefesselt und dann geschlafen? Währenddessen hat er mit einem Messer hat er mein Nachthemd aufgesäbelt und hat dann, wie er dann meinte, jetzt wäre ich genug gequält oder was weiß ich, hat er dann die Stricke durchgeschnitten, ist gegangen. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ich habe das also noch nie erzählt. Ich denke immer, sowas kann man überhaupt nicht erzählen. Das glaubt einem gar keiner, wenn man sowas erzählt. Hast du irgendeine Idee, eine These, was in dem Mann vorgegangen ist, warum der das gemacht hat? Nee. Er hat zum Schluss gesagt, jetzt kannst du dich auch mal so hilflos fühlen, wie ich mich fühle. Irgendwie sowas. Wie er sich fühlt? Ja. Was soll das denn? Vielleicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, weil er da nichts, er wollte nicht, dass ich das Kind kriege und er konnte da ja nichts gegen machen. Ach so. Vielleicht in dem Zusammenhang. Das kann sein, ja. Wobei das ja irgendwie kein Grund ist, ne? In wievielten Monat warst du da schwanger? Sechsten, siebten Monat. Im sechsten, siebten Monat schon. Und dann so eine Angst ausstehen. Du hast ja dann nochmal Todesangst ausgestanden. Ja. Ne, du wusstest ja gar nicht, was der jetzt mit dir macht. Es hätte ja sein können, dass der genau das gleiche nochmal mit dir macht oder Schlimmeres noch als... Ja, was ist denn danach mit dieser Beziehung geschehen? Hast du dich sofort von dem getrennt? Das habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Ja, ich habe Schläge verdient dafür. Allerdings. Er hat sich dann natürlich entschuldigt, wortreich und so. Er hätte halt einen Aussetzer gehabt und es käme auch sowas nie wieder vor. Wir haben auch nie wieder miteinander geschlafen. Hast du überhaupt Mut gehabt, neben diesem Mann nochmal einzuschlafen? Nee. Wir hatten Gott sei Dank ja jeder noch unsere eigene Wohnung. Und das hatte sich dann erledigt, ne? Wie lange warst du mit dem dann noch zusammen? Bis mein Sohn 7 Wochen alt war. Also noch 2-3 Monate. Und warum hast du dich dann von dem getrennt? Das hat sich so ergeben, sag ich mal. Im Laufe eines Abends wieder, wo er mit etlichen Spitzen kam gegen mich, habe ich gesagt, es hätte ja wohl keinen Zweck mehr, wenn er ständig an mir rummeckert. Ja, und dann ist er dann gegangen, ne? So, da hat er dich verlassen, nachdem dein Sohn 7 Wochen alt war. Mhm. 7 Wochen alt war. Und du hast seitdem keinen Sex mehr gehabt. Nee. Das sagst du nochmal, wie viele Jahre sind das jetzt? 7,5 Jahre. 7,5 Jahre. Aber irgendwo hättest du schon Lust. Ja, vor allen Dingen, gerade so jetzt die letzten 2 Jahre ist das verstärkt, dass ich auch sexuelle Träume habe. Ich verlieb mich auch in Männer. Ja, das waren 2 bisher. Aber das sind alles Männer, die verheiratet sind, an die ich nicht rankommen kann, die also weit weg sind. Also ich meine, Heidi, du hast ja nun wirklich da Horror durchgemacht. Hast du damals nach der Vergewaltigung, nach der Straftat, hast du eine therapeutische Betreuung gehabt danach? Nein. Gar nicht? Nee. Und du hast das zweite Mal etwas sehr Heftiges erlebt. Kamen denn schon mal die Gedanken, oder vielleicht jetzt sogar, dass du dich mal eine Beratung unterziehst? Ja. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Endlich. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht und habe jetzt auch das erste Gespräch gehabt und werde dann demnächst jetzt mit der Therapie anfangen. Das ist gut. Das finde ich sehr richtig und sehr gut. Das könnte sein, dass dadurch alles jetzt aufgebrochen wird und du auch einen ganz anderen neuen Zugang zu dir und deiner Sexualität findest. Denn nach dem, was du durchgemacht hast, kann das wohl jeder nachvollziehen, dass du erstmal die Schnauze gestrichen voll hattest, ne? Mit all diesen Dingen. Aber jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt da und vielleicht kommt jetzt wirklich was ganz Neues und anderes. Ja, das ist ja auch so das Problem, wenn man dann jemanden kennenlernt, ich kann ja nicht einfach mit dem ins Bett gehen. Ich müsste dem ja sagen, was passiert ist, um vielleicht mein Verhalten im Bett zu erklären. Aber man kann nicht jemanden, den man noch gar nicht so richtig kennt, dem sowas erzählen. Ich hoffe, dass du der Therapeutin alles erzählst, was vorgefallen ist. Tja, die das Gewicht, weiß ich noch nicht. Dass du mit ihr so offen umgehst wie mit mir. Weil sonst hat das Ganze gar keinen Sinn. Ja, ich habe in meinem Leben, ist mehr Scheiße gelaufen. Ich habe so ein Zwei-Mauern-System um mich. Also Leute, die mich kennen, die gut kennen, gibt es ein paar, die wissen jetzt, wer da am Telefon ist. Zwei-Mauern-System. Das eine außen ist eine Rigipsmauer, durch die kommt man durch. Aber innen, da ist eine richtig feste Ziegelmauer. Und durch diese Mauer, alleine da schon drüber zu gucken, das ist dann schon schwierig. Ich hoffe, dass der Therapeut, die Therapeutin eine hohe Leiter hat. Ja. Ja. Liebe Heidi, aber sehr mutig, dass du angerufen hast. Das ist ja auch ein Schritt, sowas zu machen, auch wenn es hier ganz anonym ist. Aber immerhin, du hast es gemacht. Ja. Und du hast den Schritt von dir aus unternommen, zur Therapeutin zu gehen. Finde ich alles sehr begrüßenswert. Und ich hoffe, dass du richtig jetzt neu aus den Socken kommst für dein Leben. Ja, das wollen wir hoffen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Heidi. Tschüss. Ciao. Kathi, 16 Jahre alt. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Ja, hallo. Ja, ich wollte halt einfach nur mal so fragen, wie du dazu stehst, wie das ist, wenn man jetzt in der Clique ist und alle um einen herum hatten halt schon irgendwie Sex oder irgendwie so beziehungsmäßig was und du hattest noch gar nichts und die sticheln dann halt so, ja, warum probierst du doch mal aus und so und du hast absolut keinen Bock da drauf. Also jetzt nicht irgendwie vom religiösen Standpunkt her oder so, einfach halt so, man hat halt keinen Bock drauf. Mhm. Du warst auch noch nie so richtig verknallt. Ja, verknallt schon, aber jetzt hatte ich so tiefe Beziehungen, also. Hast du denn noch gar keine sexuellen Erfahrungen gemacht oder so ein bisschen schon mal so knutscht, sowas ist das schon mal vorgefallen? Ja, halt sowas schon, aber jetzt noch nicht irgendwie, dass man da jetzt unbedingt in irgendwelche anderen Welten schweift oder so. Also Petting war noch nicht? Nee. Nee. Und die anderen um dich herum, die haben da schon mehr Erfahrungen gemacht oder erzählen das zumindest? Ja, also sie erzählen es und bei den meisten kann ich es mir halt auch sehr gut vorstellen. Mhm. Fühlst du dich ja unter Druck gesetzt von denen? Ja, es ist halt ein bisschen blöd, wenn man da sitzt und einer stichelt die ganze Zeit. Also das stört mich halt, das ist halt das, was mich stört. Also Kathi, ich will dir ganz offen meine Meinung sagen dazu. Die Meinung ist, dass du dich da überhaupt nicht drum scheren sollst, was die sagen. Du bist die wichtigste Person in dem Spiel. Wenn du sagst, ich habe da noch gar keine Lust drauf mit meinen 16 Jahren, dann kann das auch noch 2-3 Jahre dauern. Und wenn du erst mit 19 zum ersten Mal mit einem Jungen schläfst, reicht das völlig aus. Oder mit 20. Das Blödeste, was passieren könnte, wäre, dass du jetzt einfach dich auf irgendwas einlässt, nur weil die anderen das von dir verlangen und du aber keinen Bock dazu hast. Das darf nicht passieren. Ja, also ich denke mal, ich werde das auch so, denke ich mal, so weiterhalten und dann halt versuchen, mich irgendwie so darum zu kümmern. Aber es ist halt einfach nur, dass es halt ziemlich kompliziert ist, wenn dann halt irgendwie jeder auch so mal so auf der Seite, ja, komm mal eben kurz mit, ich will ja mal was fragen. Und ja, und du hast da ja schon irgendwie was oder so. Also sowas halt. Mhm. Wie reagierst du denn, wenn dich jemand da so mit Sticheleien dumm anmacht? Wie wehrst du dich denn dagegen? Ja, natürlich immer die dümmste Frage, ja, was willst du eigentlich, was willst du von mir, was willst du mir sagen? Und dann, ja, komm, gib's doch zu. Und irgendwie hat auch jeder mal irgendwie Bock da drauf. Und also ich würde an deiner Stelle wirklich ganz klar zu mir stehen. Du musst du dich gar nicht groß rechtfertigen. Das ist ja dein Leben, wie du damit umgehst. Und wenn du was sagst, dann sag ganz einfach, na, ich habe noch kein Interesse daran, noch keinen Bock daran. Und das wird schon kommen. Und das ist mir scheißegal, wie ihr das macht. Ich mache es so. Basta. Ja. Das ist der richtige Weg. Also lass dich da bloß nicht zu labern von den anderen. Dein Gefühl muss entscheiden. Und das wird sich schon richtig entscheiden in der nächsten Zeit. Ja, ich hoffe. Wie ist denn das so mit deinen allernächsten Freundinnen um dich herum? Deine beste Freundin zum Beispiel? Habe ich nicht. Ich habe nur einen besten Freund. Du hast einen besten Ja. Einen besten, der ist ja nicht schlimm. Wie alt ist der? Der ist 2 Jahre älter als ich. Und wie sieht der so dieses Thema? Ja, er meint halt auch, ich soll mich zu nichts drängen lassen und ich soll auf jeden Fall die dann auch nicht als unbedingt Freunde ansehen, sondern einfach als gute Bekannte, mit denen ich irgendwo rumhänge. Weil es halt nicht Sinn und Zweck einer Freundschaft ist, halt irgendwie jetzt zu sagen, halt jemanden irgendwie so zu formen, wie man das halt möchte und genau. So. Also von da aus, das sieht das halt ganz locker und obwohl das immer ein bisschen heikel ist, mit einem Jungen dann darüber reden zu müssen. Ja, aber es ist dein bester Freund, sagst du, ne? Ja. Wie kommt das, dass ihr so gute Freunde seid? Ja, ich weiß nicht. Wir waren halt mal zusammen und wir konnten uns eigentlich immer besser unterhalten und uns einfach so freundschaftlich besser verstehen. Also, dass da irgendwie mit so einer engen Beziehung irgendwie nichts lief. Dann haben wir uns gedacht, ja, klappt nicht, also beste Freunde. Ja, und das klappt, das ist wunderbar. Ja, das klappt. Ja. Also lass dich nicht mehr Druck setzen. Ja, lass dich nicht bedrängen, Kathi. Danke. Mach's gut, tschüss. Tschüss, Kathi. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Kein Bock auf Sex. In der Technik war Luigi Rensinghoff und Annette Bastian. Und morgen, ich habe das gerade hier schon gesagt, ist der Einzel-Freundeskreis in Bielefeld, im PC 69. Und da steht ein Domian-Bildtelefon. Und wer in Bielefeld lebt und vielleicht mit mir über Bildtelefone reden möchte, der sollte da morgen hingehen. In der Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr. Ansonsten sind wir morgen offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt, wie das immer so ist in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch jetzt eine schöne und eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.